Die Sonderberichterstatterin für die Rechte der Behinderten des UNO-Menschenrechtsrates, Catalina de Bandas Aguilar und ihre Begleiter besuchten vom 2. bis 9. Mai die Demokratische Volksrepublik Korea. Der Zweck der Reise der Sonderberichterstatterin bestand darin, sich über die allgemeine Situation der Behinderten zu informieren, die Fragen über die Erfüllung der Konvention über die Rechte der Behinderten, in die die DVJK vor kurzem eintrat, zu diskutieren und die Möglichkeit der Lieferung der notwendigen technischen Hilfe für die Erfüllung der Konvention zu suchen. Es ist der unveränderliche Standpunkt der DVJK, die sogenannten Menschenrechtsresolutionen gegen die Republik allseitig zurückzuweisen, die zum Sturz der sozialistischen Gesellschaftsordnung der DVJK anhand der Falschaussagen der Republikflüchtlinge und der erfundenen Materialien ins Leben gerufen wurden und den Sonderberichterstatter für nordkoreanische Menschenrechte auf keinen Fall anzuerkennen. Aber ausgehend vom Willen, ehrliche Dialoge und Zusammenarbeit auf dem internationalen Menschenrechtsgebiet wertzuschätzen und die internationalen Menschenrechtskonventionen, in die die Republik eingetreten sind, darunter die Konvention über die Rechte der Behinderten, aufrichtig zu erfüllen, lud die DVJK die Sonderberichterstatterin für die Rechte der Behinderten des UNO-Menschenrechtsrates ein und tat ihr Bestes für den erfolgreichen Verlauf ihres Besuches. Die Sonderberichterstatterin und ihre Begleiter statteten während ihres Aufenthaltes in der DVJK jeweils dem Gesundheitsminister Kang Ha-guk und dem Botschafter des Außenministeriums Ri Hong-sik einen Höflichkeitsbesuch ab, trafen sich mit den zuständigen Mitarbeitern für behinderte Fragen, unter anderem von der Abteilung für Gesetzgebung des Präsidiums der Obersten Volksversammlung, dem Außenministerium, dem Bildungskomitee, dem Gesundheitsministerium, dem Zentralvorstand der Union für Schutz der Behinderten Koreas, der Gesellschaft der Gehörlosen und der Gesellschaft der Sehbehinderten und führten mit ihnen offenherzig Gespräche für die Erfüllung der Konventionen über die Rechte der Behinderten. Bei den Höflichkeitsbesuchen und Gesprächen teilte die DVJK-Seite den Gästen ausführlich mit, dass die ganze Bevölkerung dank der Politik des Staatsführers Kim Jong-un für Hochschätzung der Volksmassen und für Liebe zum Volk wahre Menschenrechte genießt und dass aufgrund der vorzüglichen staatlichen Politiken und Maßnahmen wie der allgemeinen 12-jährigen Schulpflicht und der allgemeinen kostenlosen medizinischen Betreuung auch die körperlich behinderten Menschen unterschiedslos das sinnvolle Leben führen. Die Sonderberichterstatterin bedankte sich dafür, dass die Regierung der DVJK für die Verwirklichung des Besuches zusammenarbeitete und ihr alle notwendigen Erleichterungen gewährte. Sie äußerte ihren Willen, auch künftig in ihrer Arbeit das Prinzip der Unparteilichkeit und der Objektivität konsequent einzuhalten und mit der koreanischen Seite für die Erfüllung der Konvention über die Rechte der Behinderten aktiv zusammenzuarbeiten. Sie bezeichnete den Meinungsaustausch mit den Mitarbeitern verschiedener Organe der DVJK wie der Abteilung für Gesetzgebung des Präsidiums der Obersten Volksversammlung als positiv und freute sich darüber, dass sie wertvolle und konkrete Daten und Angaben bekam, die sie bei der Verfassung des Reiseberichtes an die 37. Tagung des UNO-Menschenrechtsrates für März 2018 zu Rate ziehen kann. Während des Aufenthaltes besuchten die Sonderberichterstatterin und ihre Begleiter in der Stadt Pyongyang die Kinderklinik Ongnyu, den Lesesaal für die Behinderten im Palast der Wissenschaft und Technologie, das Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder Koreas und die Waisenheim-Grundschule Pyongyang sowie im Bezirk Südfanghe die Schule für Sehbehinderte Bongchon. Sie wohnten im Künstlerverein der Behinderten Koreas den künstlerischen Darbietungen der Behinderten bei, führten mit ihnen ein Gespräch und besichtigten in der Sporthalle der Kim Il-sung-Universität das Tischtennisturnier der Behinderten und Amateure im Frühling 2017.